Sura 106, Quraisch. Die Quraisch, offenbart zu Mekka, 4 Ayat. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Für die Vereinigung der Quraisch, für ihre Vereinigung zur Reise in der Karawane des Winters und des Sommers. So sollen sie denn dem Herrn dieses Hauses dienen, der sie speist, nachdem sie gehungert haben, und ihnen Sicherheit gewährt, nachdem sie in Angst lebten.